Bezirk Bulgan, 500 Kilometer von Ulaanbaatar entfernt im Norden der Mongolei. Es regnet und stürmt. Und so haben sich gut 20 Frauen, Kinder, Männer, ältere und jüngere Leute in einer Jurte versammelt, um gemeinsam das Ende des Unwetters abzuwarten. Man trinkt Kumis, die gegorene Stutenmilch, und jeder ist einmal an der Reihe mit Singen. Der letzte Sänger war Bata, ein junger Mann, der vor 10 Jahren mit seiner Frau Undra einen eigenen Haushalt gegründet hat. Seitdem folgen die beiden mit ihren Tieren dem uralten Rhythmus der innerasiatischen Nomaden und ziehen von der Frühjahrs- auf die Sommer-, von der Sommer- auf die Herbst- und schließlich von der Herbst- auf die Winterweide. Bata ist ein ungewöhnlicher Nomade, denn er ist in der Stadt aufgewachsen. Er war ein sehr guter Schüler und hätte problemlos studieren können. Doch es kam anders. Ich wollte nur auf dem Land leben. Es ist das schönste Leben. Als ich die Schule abschloss, begann die Privatisierung und jeder bekam 25 Schafe und Ziegen und 4 oder 5 Kühe und Pferde. Das ganze Land gehörte dem Staat. Jeder kann hinziehen, wohin er will, und daher haben wir uns die schönste Gegend ausgesucht, besonders für den Winter. Mit harter Arbeit haben Bata und seine Frau die Herde vergrößert. Heute besitzen die beiden insgesamt 500 Schafe, Rinder, Ziegen und Pferde. Vermisst er das Leben in der Stadt? Hätte er gerne auch Strom und Fernsehen? Ich hoffe, dass dieser Winter sehr gut wird, besonders für meine Tiere. Sonst gibt es nichts, was ich brauche. Wie lange wird es noch Nomaden wie Bata geben? Wer in der Hauptstadt Ulaanbaatar lebt, der mag daran zweifeln, dass diese Lebensform noch lange Bestand hat. Eine Bushaltestelle am Suchbatar-Platz, dem Zentrum Ulaanbaatars, der Hauptstadt der Mongolei. Lautstark verkünden die Beifahrer der Mikrobusse Fahrtziele und Fahrpreise. Die meisten Orte, die die Mikrobusse ansteuern, tragen Namen wie Flussbiegung, 4 Wege oder steiler Hügel und sind auf keinem Stadtplan zu finden. Vor 15 Jahren war hier noch Wildnis. Jetzt sind die Berge und Hügel um das steinerne Herz der Stadt mit Jurten bedeckt, die immer weiter die Hänge hinaufkriechen. Selbst auf den Überschwemmungsflächen des Flusses Toll, der südlich des Zentrums fließt, haben sich ehemalige Nomaden angesiedelt. Im Juli 2004, als es eine plötzliche Flut gab, sind dort 10 Menschen ums Leben gekommen. Auf der großen Einkaufsstraße der Hauptstadt ist man als Ausländer sofort umringt von Straßenkindern, die um Geld betteln. Sie sind die jüngsten Opfer eines rasanten sozialen Wandels, der die Mongolei erfasst hat. Seit 1990 das alte System zusammenbrach, sind Jahr für Jahr mehr Menschen vom Land nach Ulaanbaatar geströmt und die Bevölkerung hat sich fast verdoppelt. Ein eiskalter Wintertag in Ulaanbaatar, 20 Grad unter Null. Nur 15 Minuten von den Hochhäusern aus der Sowjetzeit entfernt, wo die Heizkörper in den Wohnungen bereits zu heiß zum Anfassen sind, drängen sich Jurten ohne fließendes Wasser und vielfach auch ohne Strom. Von einer kleinen Anhöhe blickt man auf die dichte Dunstglocke, die über der Stadt hängt. Sie wird aus den Abertausenden von Kanonenöfen gespeist, mit denen man hier die Jurten beheizt. Ein kleiner Junge ist gerade auf das Dach gestiegen, um die Öffnung für das Ofenrohr wegen der Kälte etwas mehr zu schließen. In der Jurte ist es warm und auf dem Ofen brodelt eine Suppe. Die Einrichtung ist ärmlich. An der Stirnseite gegenüber dem Eingang befindet sich eine kleine, einfache Truhe und zu beiden Seiten des Ofens jeweils ein eisernes Bettgestell. Kein Teppich, wie man ihn sonst in beinahe jeder Jurte findet. Auf dem einen Bettgestell sitzen die 3 älteren Kinder gegenüber der Mutter. Sie hält ihr jüngstes Kind auf dem Arm, während sie erzählt, dass die Familie aus Bayungur Aimak, 2 Tagesreisen westlich von Ulaanbaatar, kommt. Mein Mann ist vor 5 Jahren in die Stadt gekommen und hat nach einem Jahr Arbeit gefunden. Es war schwer, diesen Arbeitsplatz hier auf einer Baustelle zu finden. Wir wohnten getrennt. Er arbeitete in Ulaanbaatar und ich blieb mit den Kindern auf dem Land. Auf dem Land ist das Leben sehr schwer, aber hier kann man zum Beispiel auf dem Markt Geld verdienen, was auf dem Land nicht möglich ist. Vor 2 Jahren kam ich nach. Mein Traum ist es, in einer Wohnung zu leben und eine gute Arbeit zu haben. Der Anfang hier war schwer. Wenn man vom Land in die Stadt kommt, muss man sich hier unbedingt registrieren, um einen Stadtpass zu bekommen. Das kostet 50.000 Tugrik für Erwachsene und für Kinder 25.000 Tugrik. Das war das größte Problem. 4 Kinder und 2 Erwachsene, das macht zusammen 200.000 Tugrik oder 125 Euro. Das ist das Doppelte von dem, was der Ehemann monatlich auf dem Bau verdient. Also siedelte sich die Familie Schwarz an und hat bis heute keinen Stromanschluss. Bereut sie es, hierher gekommen zu sein? In Ulaanbaatar ist das Leben viel besser als in Baihungur Aimak, weil mein Mann hier Arbeit hat. Die Kinder haben in der Stadt Fernsehen, können in den Kindergarten und zur Schule gehen. Aber auf dem Land, dort können die Kinder keine gute Schulausbildung bekommen. Redet sich Frau Enchbajar die Situation besser, als sie ist? Jedenfalls führt kein Weg mehr zurück aufs Land. Am Ende des Gesprächs stellt sich heraus, dass ihr Mann nicht nur auf der Suche nach einem besseren Leben nach Ulaanbaatar gekommen ist. Er kam, weil die Familie bis auf ein paar Schafe ihren sämtlichen Viehbestand verloren hatte. Wir haben so etwas Schreckliches nie zuvor erlebt. Normalerweise haben wir nicht so viel Schnee, aber damals lag fast überall 1 Meter Schnee. Und deswegen konnten die Tiere und besonders die Kühe nichts zu fressen finden. Zurück in Bulgan Aimak. Bata und seine Frau Undra erinnern sich an den Winter vor 3 Jahren, der die beiden fast um ihre Existenz gebracht hätte. Winterfutter wird in der Mongolei, anders als in Europa, traditionell nicht bevorratet. Das ist weder nötig noch ökonomisch sinnvoll. Im extrem trockenen Kontinentalklima der mongolischen Hochebene fallen die Niederschläge hauptsächlich im Sommer. Im Herbst dörrt die starke Sonneneinstrahlung die Weide aus und im Spätherbst fallen die Temperaturen so schnell, dass das Gras gefriergetrocknet und die Steppe selbst zum Vorratslager wird. Doch wehe, es fällt viel Schnee. Die Pferde können sich ihr Futter freischaren, doch die Kühe, ohne die eine Nomadenfamilie nicht überleben kann, sind dazu nicht fähig. Das ist der gefürchtete Dzud. 2002 gab es unheimlich viel Schnee. Neujahr wird bei uns groß gefeiert und wir bekommen normalerweise immer viel Besuch. 2002 kam niemand. Sogar die Eltern konnten uns nicht besuchen und selbst mit einem Traktor war kein Durchkommen. Es lag einfach zu viel Schnee. Erst Anfang April kam der erste Besuch, nach 2 Monaten. Wir hatten große Angst, dass unser kleines Mädchen krank wird, weil es keinerlei Möglichkeiten gegeben hatte, sie ins Krankenhaus zu bringen. Aber zum Glück ist das nicht passiert. Unsere Tochter war damals ein paar Monate alt. Wir hatten für sie extra aus der Stadt Vitamine mitgebracht, hatten dann aber überhaupt nichts mehr für die Kühe. Und so haben wir schließlich sogar die Vitamine für unsere Tochter an die Kühe verfüttert. Es war schrecklich. Und von unseren über 100 Kühen haben wir in diesem furchtbaren Winter 30 Kühe verloren. Der Dzud von 2002 ist nur die letzte Naturkatastrophe, die die Nomaden der Mongolei seit Ende der 90er Jahre betroffen hat. Auch in der Zeit davor hatte es Jahr für Jahr ein großes Viehsterben gegeben. Alles in allem verringerte sich der Viehbestand in nur 3 Jahren um ein Drittel. Zehntausende von Nomaden gaben auf und zogen in die Hauptstadt. Damit lebt mittlerweile jeder 2. Mongole in der Hauptstadt. Eine untragbare Situation in einem Land, das größer ist als Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien zusammen. Der Wirtschafts- und Sozialgeograf Jörg Jansen beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Leben der Nomaden in aller Welt. Seit 4 Jahren ist er Direktor des Instituts für Entwicklungsforschung an der Nationalen Universität der Mongolei in Ulaanbaatar. Jansen und seine Mitarbeiter haben zahlreiche Befragungen unter Nomadenfamilien durchgeführt. Das Ergebnis? Für die Leute hat sich verschlechtert, die Versorgungslage. Schlechtere medizinische Versorgung, schlechtere Ausbildungssituation für die Kinder. Das wurde auch immer als erster Punkt angeführt. Was ist heute besser und schlechter als im Sozialismus? Tatsächlich hatte die Mongolei im Sozialismus etwas Einzigartiges vollbracht. In einem Land, in dem die Mehrheit der Bevölkerung mehrmals im Jahr den Wohnsitz wechselt, gab es praktisch keine Analphabeten, wie die Asian Development Bank 1992 in einem Report feststellte. Auch die medizinische Versorgung war besser als in den meisten Ländern Asiens und erreichte in puncto Ärztedichte sogar das Niveau Westeuropas. Die Experten der Asiatischen Entwicklungsbank bezeichneten diesen Zustand als lobenswert, auf die Dauer jedoch nicht finanzierbar. Am Ende ihres Reports findet sich der entscheidende Satz. Die Mongolei wendet 15-20% ihres Bruttosozialprodukts für Bildung und Gesundheit auf. Unter marktwirtschaftlichen Gegebenheiten ist dieser Aufwand nicht zu rechtfertigen. Seitdem hat das Land einen Zusammenbruch der sozialen Dienste erlebt. Die Geburtenrate in der Mongolei hat sich halbiert. Und in den ländlichen Regionen gibt es zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder Kinder, die ohne Schulbildung aufwachsen. Dieser Niedergang ist jedoch nicht allein die Folge einer Reduzierung der staatlichen Aufwendungen. Es ist auch der Preis der Freiheit. Die mongolischen Nomaden, die im Sozialismus scheinbar frei dem jahreszeitlichen Wechsel der Weiden folgten, waren in Wirklichkeit Teil eines ausgeklügelten staatlichen Zwangssystems, das alle Winkel des Riesenlandes erfasst hatte. Es basierte auf den Nekdels, einer Variante der Kolchoswirtschaft, wie sie in der benachbarten Sowjetunion angewandt wurde. Das gleiche System hatten wir hier, nur auf die Tierhaltung bezogen. Das Territorium, in dem ein Nekdel aktiv war, das war das Gebiet eines Sums, eines Distrikts. Es gibt Sums, die haben so die Größe vom Saarland. Es gab Privattiere, auch im Sozialismus, das waren so maximal, ich glaube, 70 Tiere etwa durfte man pro Familie haben. Und der Rest war Kollektivbesitz. Das war sehr, sehr gut organisiert. Das ist alles von heute auf morgen kaputt gegangen. Aber wenn ich dann fragte, möchtet ihr die alte Situation wieder haben? Möchtet ihr wieder im Nektel leben wie früher? Habe ich ein einziges Mal nur erlebt, dass ein älterer Herr sagte, ja, ich würde lieber wieder im Sozialismus leben. Alle anderen haben gesagt, nein, die Tiere sind mein Eigentum. Ich kann damit machen, was ich will. Ich bin Herr über meinen Betrieb. Das ist für die Leute das Entscheidende, das Eigentum. Mit der Auflösung der Nekdels fiel die Verantwortung für die soziale Infrastruktur auf dem Land an den Staat, der sie nur unzureichend wahrnimmt. Hinzu kommt, dass seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion der größte Exportmarkt für das mongolische Fleisch weggebrochen ist. Die Nomaden haben zwar Fleisch, aber niemanden mehr, der es ihnen abnimmt. Zumindest nicht in den Gebieten, die von den städtischen Zentren weiter entfernt liegen. Die Transportkosten sind zu hoch. Es gibt ja schon solche Tendenzen, dass sie sich längs der Hauptverkehrsachsen ansiedeln, weil sie dadurch eben ihre Produkte besser vermarkten können. Doch das ist keine Lösung. Die karge Steppenvegetation verträgt keine intensive Nutzung, wie man sie aus Europa kennt. Um die Hauptstadt rum, Ulaanbaatar, und um die städtischen Zentren, Erdene, Dachan, auch um die Eimak-Zentren, auch um die Sum-Zentren herum haben wir sehr starke Überweidung, weil dort eben selbst die Leute, die sesshaft werden, halten noch Tiere, auch wenn es nicht viel sind, auch wenn es nur 20, 30 sind. Aber wenn in dem Sum, was ich, 100 Familien haben, die da Tiere halten, dann kommen schnell ein paar tausend Tiere zusammen. Und wenn die im Nahbereich um den Sum herum geweidet werden, dann ist das desaströs für die Vegetation. Die gehen nicht weiter weg als 5 Kilometer in die Siedlung. Da ist alles abgefressen. Die neue Freiheit der mongolischen Nomaden führt ins Verderben. Einerseits eine immer stärkere Überweidung um die Verkehrsachsen und Städte herum, andererseits der Wegzug der Bevölkerung aus der Peripherie, wo sich die soziale Infrastruktur in den letzten Jahren immer mehr verschlechtert hat. Was tun? Experten wie Jörg Janssen plädieren für die Verbesserung der sozialen Situation auf dem Lande durch Gründung von Kleinbetrieben, zur Verarbeitung der Rohstoffe, der Felle und Wolle. Vor allem jedoch tritt er für eine übergreifende Planung ein, um die vorhandenen Weideflächen besser zu verteilen und so Überweidung und ihr Gegenstück, die Entvölkerung weiter Landesteile, zu verhindern. Das wäre letztlich eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Nomaden durch Eingreifen des Staates. Doch ist das Überleben des Nomadismus überhaupt politisch gewollt? Natürlich wird die Zahl der Nomaden abnehmen. Sie werden Bauern werden, etwas Vieh haben und Land besitzen. Sie werden Gemüse und Weizen anbauen und nicht nur Viehzüchter sein. Es ist unbedingt nötig, zu einer bäuerlichen Wirtschaft überzugehen. Der Tierarzt Gannbold ist Vorsitzender der Demokratischen Partei und Abgeordneter des Bezirksparlamentes von Bulgan, einer der 21 mongolischen Provinzen. Man kann davon ausgehen, dass die Mehrheit der Politiker in Ulaanbaatar gleicher Auffassung ist. Öffentlich wird sich kaum ein Spitzenpolitiker in Ulaanbaatar so äußern. Die letzte Wahl hat gezeigt, dass derartige Ansichten und eine dementsprechende Politik nicht populär sind. Nomaden sind auch Wähler. Und ihre Zahl macht immer noch ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus. Im Sommer 2004 wurde Ministerpräsident Enchbajar abgewählt, der der Auffassung war, so oder so würden bald 90% der Mongolen in den Städten leben. In der Erwartung, das Nomadentum sei sowieso zum Untergang verurteilt, wurde nichts unternommen, um die Situation zu verbessern. Eine große Koalition, die im Herbst 2004 ein umfassendes Regierungsprogramm mit starker Betonung sozialer Aspekte vorgelegt hatte, zerbrach bereits Anfang 2005. Es ist fraglich, ob sich viel ändern wird, und es ist nicht nur der gute Wille, den man bezweifeln kann. Für eine Verbesserung der ländlichen Infrastruktur braucht man Geld, und Geld ist etwas, das die Mongolei nicht hat. Die Auslandsverschuldung ist bereits heute sehr hoch, und wenn es so weitergeht, wird bald der Internationale Währungsfonds diktieren, wofür die Mongolei ihre spärlichen Mittel aufwenden darf. Doch der Geldmangel hat auch sein Gutes. Zumindest in den Augen derjenigen Mongolen, die an die Zukunft des Nomadentums glauben. Eine Entwicklung wie in den reichen Golfstaaten, wo man die Beduinen angesiedelt hat, ist hier nicht zu erwarten. Und ein Übergang zum Ackerbau erscheint einfach zu teuer. Jörg Janssen. Der Ackerbau hier ist sehr risikoreich. Sie wissen, Mongolei ist kontinentales Klima. Wir haben in den extremen Wüstengebieten der Gobi unter 50 mm Niederschlag. Hier im Gebirge geht es hoch auf 200, 300 mm. Je mehr sie zu Taiga, zur russischen Grenze kommen, werden es vielleicht 400 mm. Aber das war es dann schon. Und der Niederschlag fällt nicht immer in der Zeit, wo er gebraucht wird. Und wenn der Regen ausbleibt, dann können sie die ganze Ernte vergessen. Die Flächenerträge sind auch sehr gering, selbst auf den sandigen Böden. In Brandenburg produzieren sie 40 bis 50 Doppelzentner und hier sind es halt 8 nur. Ne? Das sind also Riesenunterschiede. Sie können sich vorstellen, dass sich diese Art von Landwirtschaft eigentlich nicht rechnet für die Mongolei. Tatsächlich ist die landwirtschaftliche Anbaufläche seit dem Ende des Sozialismus Jahr für Jahr geschrumpft. Es ist eben billiger, amerikanisches oder kanadisches Getreide zu importieren. Ein Ranch-System nach amerikanischem Muster erscheint völlig unrealistisch. Niemand hat das Geld, um das Riesenland Mongolei mit Zäunen zu durchziehen. Und so ist es durchaus wahrscheinlich, dass sich auch in 30 Jahren noch die Nachbarn in einer Jurte versammeln werden, um gemeinsam zu singen, und nicht in einem Farmhaus. Thank you.